Übungstest zur Vorbereitung auf die Prüfung Start Deutsch 2. Aufgabe 1. Sie hören 5 kurze Ansagen am Telefon. Jeden Text hören Sie 2-mal. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Hören Sie zuerst das Beispiel. Guten Tag, Frau Krause. Hier ist Brigitte Neubauer von der Firma Steiner und Sohn. Sie haben bei uns vor 2 Wochen 5 Bürostühle bestellt. Die Stühle sind heute Morgen angekommen. Sie können sie heute bis 18 Uhr abholen oder morgen von 8 bis 18:30 Uhr. Auf Wiederhören. Aufgabe 1. Hallo Gudrun, Helga hier. Du, ich schaffe es nicht, heute zum Spanischkurs zu kommen, weil ich bis 20 Uhr arbeiten muss. Könntest du mir nach dem Kurs eine E-Mail mit den Hausaufgaben schicken? Das wäre sehr nett von dir. Danke. Ciao. Aufgabe 2. Hi Anna, hier ist Dietrich. Ich habe mein altes Handy verloren. Auf der alten Nummer kannst du mich also nicht mehr erreichen. Aber ich habe mir heute ein neues Handy gekauft. Die Nummer lautet 0170-6673-187. Ich rufe dich vielleicht später noch einmal an, um das Wochenendprogramm zu besprechen. Tschüss. Aufgabe 3. Hallo Mama, ich bin es. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in London gut angekommen bin. Ich bin erst seit ein paar Stunden hier, aber ich habe schon einige Sehenswürdigkeiten gesehen. Die Stadt gefällt mir sehr gut. Heute Abend gehe ich ins Theater. Nach der Vorstellung rufe ich dich noch einmal an. Bis dann. Aufgabe 4. Müller hier, aus Zimmer 34, 2. Etage. Ich habe ein Problem mit meinem Computer. Excel funktioniert nicht mehr. Kommen Sie bitte so bald wie möglich vorbei. Ich bin bis 19 Uhr im Büro. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Aufgabe 5. Guten Tag, Frau Henschel. Hier ist Sabine Grün. Ich bin die Sekretärin von Herrn Neumann. Herr Neumann musste heute Morgen unerwartet abreisen. Deshalb müssen wir den Termin von morgen, dem 2. März, absagen. Herr Neumann könnte sich mit Ihnen eine Woche später, am 9. März, treffen. Bitte rufen Sie mich zurück. Danke, auf Wiederhören.